Vorab ein Hinweis. In dieser Episode geht es unter anderem um das Thema Suizid. Falls du dich damit unwohl fühlst, überspring die Folge oder hör sie nicht allein. Es gibt ein sehr berühmtes T-Shirt-Motiv. Vielleicht liegt es auch bei dir im Schrank oder hängt als Stoffbeutel in deiner Garderobe. Man sieht darauf ganz viele weiße Linien übereinander, auf schwarzem Untergrund, die in der Mitte sowie Zacken nach oben ausschlagen. Es sieht von Weitem aus wie ein Gebirge. Doch es sind die Radiowellen eines Pulsarsterns, aufgenommen in einer Sternwarte. Vor allem ist das aber ein Albumcover. Und zwar vom Debütalbum der englischen Band Joy Division, Unknown Pleasures. Ein besonderes Album für Mark. Das klang nicht wie eine Punkplatte. Es klang auch nicht wie an irgendwas anderes eigentlich. Das war so eine kahle, dunkle Sound. Die Band besteht aus seinen Freunden. Den Sänger Ian Curtis kennt er bereits aus Manchester. Genauso wie den Gitarristen Bernard Sumner. Den habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Am Schlagzeug sitzt Stephen Morris und Peter Hook spielt Bass. Für Mark ist das also nicht irgendeine Band. Deshalb will er sie unbedingt für ein Konzert nach Berlin holen. Und ich dachte, die müssen diese Band sehen. Wenn sie die sehen werden, dann werden sie alles verstehen. Das Problem dabei ist, Mark hat zu dem Zeitpunkt kaum Erfahrung mit dem Organisieren von Konzerten und stellt sich das vielleicht etwas zu einfach vor. Ende der 70er interessiert sich in Berlin so gut wie niemand für Joy Division. Diese Folge ist die Geschichte des ersten und gleichzeitig letzten Berlin-Konzerts einer jungen Band, die als die Blaupause und großes Vorbild für so viele Gitarrenbands gilt. Bis heute. Und es ist die Geschichte eines traurigen Wendepunktes. Nicht nur in Mark Readers Leben. Eine Welt ist zusammengebrochen, da kannst du gar nicht vorstellen. Warum hast du das gemacht? Es war die beste Band der Welt und plötzlich war die nicht mehr da. Hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Reeder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 3: Koma-Kino. West-Berlin 1978. Das Jahr, in dem Mark in der Stadt gestrandet ist. Er wohnt in einer riesigen Wohnung in der Winterfeldstraße in Schöneberg, zahlt keine Miete und hat nur das Nötigste dabei, in einem kleinen Koffer. Sein wertvollster Besitz, die Plattensammlung, ist noch in Manchester bei seinen Eltern. Denn eigentlich wollte er nur ein paar Tage in Berlin bleiben, aber ihn zieht nichts zurück nach England, wo es dauerregnet, die Menschen ihre Arbeitslosigkeit mit Alkohol und Aggression verarbeiten und die Gesellschaft erdrückend konservativ ist. Mark sitzt also in Berlin, ohne Deutsch zu können, ohne Kontakte und ohne Job. Das ändert sich, als sich ein alter Bekannter meldet. Rob Gretton hieß er, war so ein DJ und er hatte gerade eine eigene Punk-Label gegründet und eine Punk-Single rausgebracht und suchte neue Bands und so. Dieser Rob ist seit kurzem Manager von Joy Division. Er kennt Mark aus dem Virgin-Plattenladen in Manchester und schreibt ihm eine Postkarte. Und Rob hat zu mir gesagt, kannst du Joy Division-Platten promoten, wenn du in Berlin bist? Vielleicht kriegen wir einen Gig oder so. Rob Gretton packt also einen Stapel Platten, ein paar Kassetten und Infos zur Band in ein Paket und schickt das nach Berlin. Und Mark hat endlich eine Aufgabe. Die ganze Stadt von der Band zu überzeugen, an die er so sehr glaubt und die seine Freunde sind. Der beste Weg dafür sind damals die Radiostationen. Rias und SFB. Immer die Radio gehört und immer die Namen aufgeschrieben und dann die Platten geschickt. Nix gehört, natürlich, ne? Nix. Und nichts gespielt im Radio. Und habe ich dann irgendwie Westdeutschland, irgendwie die Rundfunk in Bayern und was weiß ich, irgendwie so alle verschickt, die Platten. Keine Reaktion, nichts. Just a minor operation. Just was a final ultimatum. Thousand words are spoken loud. Research doctor from the crowd. Der Sound ist wirklich nicht gerade radiotauglich. Schroff und verzerrt. Ian Curtis ist kein begnadeter Sänger. Also ändert Mark seine Strategie. Sie müssen die Band sehen. Muss man gesehen haben, um zu wissen, was es ist. Ja, so, das ist eine ganz andere Energie live als auf dieser Kassette, als auf dieser Platte. Ein Konzert würde alle überzeugen. Mark braucht nur einen Ort. Und er findet ein Kino. Ja, angefangen hat damit alles, dass ich irgendwann mal Bock hatte, Kino zu machen und mir dann nicht kein Kino angeboten worden ist. Das ist ein Archivton von Rainer Konzak, genannt Conny. Er wird später der Manager von Ideal, den Humpe-Schwestern und auch mal von Die Ärzte. Mitte der 70er pachtet er in Charlottenburg eines der ältesten Kinos von Berlin, das damals kurz vor dem Ruin steht, das Kant-Kino. Und aufgrund seiner Größe, also auch noch eine andere Leidenschaft von mir befriedigen konnte, dass man eben nicht nur Kino macht, sondern auch Konzerte machen kann. Conny Konzak, ein Typ aus Neukölln, veranstaltet in diesem alten Kinosaal Konzerte. Iggy Pop kommt, The Police und Blondie, die Simple Minds und AC/DC. Das spricht sich schnell rum. Ich meine, heute zum Beispiel bei Susie and the Banshees, das war ziemlich klar, dass es ein Renner werden würde, weil es eben eine starke Insider-Truppe ist. Hier ist immer was los. Entweder ist es eine Transvestitenschau oder ein Schwulentheater oder ein toller Spielfilm. Wo gibt es denn sowas noch in Berlin? Ne? Naja, vernünftige Musik zu anständigen Preisen. Also mir gefallen immer die Leute hier und es ist immer tolle Stimmung. Der perfekte Ort für das erste Berlin-Konzert seiner Freunde von Joy Division, denkt Mark. Und sieht das schon vor sich. Die Band spielt im Kant-Kino. Der Chef und Booker sieht das leider nicht so. Ich war bei Conny Konzak und ich habe ihm das erstmal gezeigt. So hier diese Band von Freunden von mir, kenne ich nicht. So, war uninteressant. Nicht jede dahergelaufene junge Punkband darf hier spielen. Vor allem kriegt sie nicht die Überfahrt bezahlt. Fliegen kostet 500 Pfund. Ja, das war nicht billig. Ja. Da gab es kein EasyJet oder Ryanair oder so. Das war teuer. Erstmal also Sackgasse für Mark und das Vorhaben Konzert in Berlin. Zeitgleich geht es in England für die Band plötzlich voran. Im September 1978 bekommen sie ihren allerersten Fernsehauftritt beim Sender Granada Television. Tony Wilson, ein TV-Moderator und in Manchester Everybody's Darling, wird auf die Band aufmerksam. Er kommt aus demselben Vorort wie Bernard Sumner. Dieser Tony Wilson war auf einem Konzert der Punkband Sex Pistols und so beeindruckt von dieser »Wir machen jetzt alles selbst, auch wenn wir gar nicht so richtig wissen, wie« Haltung, dass er das auch will. Er gründet in Manchester ein eigenes Musiklabel, Factory Records, und nimmt Joy Division unter Vertrag. Die Band wird zum Aushängeschild seines Labels. Erstmal soll mit Joy Division eine Platte aufgenommen werden. Die Band und ihr Produzent experimentieren im Studio herum. Zum Beispiel mit Sprühdosen. Dieses Zischen hört man hier. Das klang nicht wie eine Punkplatte. Das klang auch nicht wie irgendwas anderes eigentlich. Das war so eine kahle, dunkle Sound. Confusion in her eyes, it says it all. She's lost control. 1979 erscheint das Debütalbum Unknown Pleasures. Das mit dem berühmten Cover, mit den Linien drauf. Die Platte wird ein Kritikerliebling. Britische Musikjournalisten vergleichen die Band mit The Velvet Underground, Kraftwerk und den Doors. Dabei halten Joy Division gar nichts davon, in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Das machen Sänger Ian Curtis und Schlagzeuger Stephen Morris in einem der seltenen Interviews deutlich. I don't agree with classifying anything or shoving things in little boxes. What we do is what we do. Vor allem Sänger Ian sagt, uns ist es eigentlich egal, was die Leute von uns halten. Mal sind die Kritiken gut, mal sind sie schlecht, aber das ganze Land wird uns sowieso nicht mögen. To be honest, it doesn't affect us at all because when we started, we got very bad reviews. And then we got a few good ones and a few bad ones. Not everyone in the whole country is not going to like us, so it's not going to bother us. Spätestens als die wichtigste Musikzeitschrift Englands über die Band berichtet und sie aufs Cover packt, spricht sich das auch in West-Berlin rum. Auch beim Chef vom Kant-Kino, Conny Konzak. Ein Jahr später, nachdem dass die Unknown Pleasures ausgebracht haben, dann diese LP, dann hatten sie so in einer NME, New Musical Express, englische Zeitung, hatten sie eine ziemlich gute Review gehabt und er hat das gelesen, weil er immer so ein Anglophil war, dass er immer diese Magazinen gelesen hat, hat er gelesen, positive Resonanz. Und so hat er gesagt, ja, das ist, ich habe es jetzt schon gehört von dieser Band und so und soll gut sein. Mark wittert eine neue Chance für das Konzert in Berlin. Er muss die Band nur noch über den Ärmelkanal aufs Festland bekommen. Es gab so holländische für Leute, die Joy Division nach Holland geholt haben. Und wir haben dann praktisch, habe ich dann Rob Gritton dann überzeugen können, dass Joy Division nach Berlin kommen soll, um hier zu spielen. Im Kant-Kino hatte ich einen Ort und es wird schon gehen. So. Und dann die Holländer haben mit Kant-Kino dann das Konzert dann in der Tourplan eingebaut. In der Theorie klingt das erstmal gut. Die Band beginnt ihre Tour in Amsterdam, klappert die Niederlande ab, spielt eine Show in Köln. Und dann geht es zum krönenden Abschluss nach Berlin. Ich habe Rob gesagt, so, Berlin ist nicht so weit von Westdeutschland. Guck mal auf die Landkarte, ist total ganz kurz. Ich habe ihm nicht erzählt, dass man muss durch die Zone und so, muss durch die Ostzone und kann nur 100 km/h fahren und so. Das wird ewig dauern, so, das habe ich nicht erzählt. Für damalige Verhältnisse ist das eine lange Reise. Und dieser Januar 1980 ist gnadenlos. Daran erinnert sich auch der Gitarrist der Band, Bernard Sumner. Ich erinnere mich, dass es tierisch kalt war, die ganze Tour. Für Joy Division ist es die erste Tour auf dem Festland. Und sie ist zermürbend. Die Band hat kaum Geld, schläft in heruntergekommenen Hotels. Und Schlagzeuger Steve hat Bock auf Drogenexperimente. Und ich sag zu ihm, das sieht nicht aus wie Speed. Was ist das? Und er so, das ist LSD. Gib mir das. Und er nimmt es mir aus der Hand und steckt es sich direkt in den Mund. Dabei soll der Drummer am nächsten Tag das Bandauto fahren. Eigentlich. Seine Augen waren so groß wie der Tisch hier. Er hatte so ein wahnsinniges Grinsen, so wie der Joker im Film. Er war total verrückt geworden. Er brauchte ein paar Tage, um sich davon zu erholen. Das war schon ziemlich belastend. Dazu kommt die Diagnose von Sänger Ian Curtis. Nachdem das Debütalbum aufgenommen war, wird bei ihm Anfang 79 Epilepsie festgestellt. Immer wieder bricht er wegen der Erkrankung bei Konzerten zusammen. Bei einem Gig in London bekommt er einen Anfall, fällt ins Schlagzeug und muss von der Bühne getragen werden. Das flackernde Strobolicht soll den Anfall ausgelöst haben. Die Band ist in ständiger Angst, dass so etwas wieder passiert und ist schon fertig mit den Nerven, als sie in Berlin ankommen. Auch für Mark, der das Ganze eingerührt hat, läuft es nicht wie geplant. Da kamen 58 Leute zu unserem Konzert. Ich war total enttäuscht, ihr Idioten, also verstehst nichts. Mark glaubt, dass das auch am Bandnamen gelegen hat, den die Gruppe sich damals aus reiner Provokation gibt. Angelehnt an einen Begriff aus der Nazi-Zeit. Aus heutiger Sicht völlig undenkbar. Das haben die Bandmitglieder mittlerweile selbst zugegeben. Die Band hatte einen Namen, die Joy Division. Das war schon kontrovers, weil dieser Name war der Name von aus dem Zweiten Weltkrieg. Die SS haben so eine Gruppe von jungen Mädchen gehabt, die als Prostituierte arbeiten musste, also Zwangsprostituierte arbeiten musste für die SS im KZ. Und diese Gruppe von Mädels wurden genannt die Joy Division. Mhm. Ja? Freude Division. Und natürlich diese Assoziation zwischen dem Bandname und diesem Hintergrund war sehr kontrovers natürlich. Ne? So zum Konzert, dann kamen die Leute und waren sehr skeptisch über diese Band aus Manchester, die so dunkle Sound machen mit diesem dunklen Namen. Was ist das für eine? Ne? Die Ambiente im Kant-Kino war sehr verspannt. Ja? Vielleicht lag es auch einfach an der schlechten Werbung für den Kant-Kino-Gig. Niemand will damals die Plakate aufhängen, erinnert sich Mark. Dass die Anlage im Kino mies ist und man Ian Curtis' Gesang kaum versteht, macht es nicht besser. die haben so eine ganz schlechte PA mitgehabt, die war so ganz billig. Ja. Und die Monitorboxen waren ganz schlecht. Und Ian hat immer so, ich kann mich nicht hören. Die Leute vorne konnten nichts hören. Und Ian hat nicht so wirklich so eine große Stimme. Der war keine große Sänger. Der war schon, seine Stimme war schon sehr eigen und nicht sehr kraftvoll. Und einer macht die Stimme laut. Und Bernard, nichts verstehend, sagte so, speak fucking English, you German bastard. Und natürlich war ein Eiswand über diese Leute. Plötzlich war das irgendwie so vorbei. Irgendwie so, ja. Aber die Band fand das total großartig. Die Show ist kurz und Mark ist am Ende irgendwie erleichtert. Immerhin gab es keine Schlägerei. Das war sonst typisch für Joy Division Konzerte. Nach dieser chaotischen Europatour will er seine Freunde aufmuntern. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen nach Ost-Berlin. Ich zeige euch Ost-Berlin. Und es war überhaupt keine Schwierigkeit, Ian zu überreden, dass er mit nach Ost-Berlin kommt. Bei Bernard war es schwieriger. Ja? Der wollte nicht nach Ost-Berlin. Er wollte ja eigentlich gar nicht aus dem Hotel, weil es einfach arschkalt war. Und in so einem Moment, da gehe ich nicht hin. Aber Mark kann sich mit seinem Vorschlag durchsetzen. Ich glaube, wir sind durch den Checkpoint Charlie gegangen. Es war wirklich wie in den alten Spionagefilmen. Wir laufen so durchs Niemandsland, kommen irgendwann an und es ist immer noch eisig kalt. Und wir mussten in einem Blizzard, also es war total, es war Winter, es war Januar, ne? Es war so ein Blizzard, so richtig so ganz schlechtes Wetter, so Berlin angeguckt in so einer stürmenden Kälte, so minus 20 Grad und dieser Eisregen in die Augen und ja, hier ist die berühmten Gebäude, ne? So historische Gebäude, ne? Mussten sie, die haben nur gemeckert die ganze Zeit, nur gemeckert. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie glücklich machen, wir gehen jetzt zum letzten Instanz, das ist ein Restaurant in Ost-Berlin, ganz alter Restaurant, sieht total toll aus. Mark ist zu dem Zeitpunkt Vegetarier und trinkt so gut wie keinen Alkohol. I've got this massive piece of Schweinshaxen. Ich hatte ein riesiges Stück Schweinshaxe und er trinkt Leitungswasser und isst Trockenbrot. Dry bread. Sänger Ian ist fasziniert von Berlins Geschichte, von der Mauer. Daran ist er Mark sehr ähnlich. Beide interessieren sich für historische Orte. Ian will das Brandenburger Tor sehen und seine Finger in die Einschusslöcher stecken, erinnert sich Mark. Für die Band ist der Berlin-Besuch ein einschneidendes Erlebnis. Der Joy-Division-Song Koma-Kino geht auf diesen einzigen Berlin-Auftritt und die Reise in die Stadt zurück. Mark lädt Ian Curtis ein, wiederzukommen. Und das war das letzte Mal, dass ich ja nicht mit ihm, glaube ich, gesprochen habe. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich meinte so, ja, wenn es vorbei ist, wenn der Tour vorbei ist, dann kommst du nach Berlin. 4 Monate nach dem Berlin-Konzert, im Mai 1980, sollen Joy Division auf ihre erste US-Tournee gehen. Die Plattenfirma drängt, das zweite Album rauszubringen. Die Band ist kurz davor, richtig erfolgreich zu werden. Es war Montag früh, war das. Ein sehr schöner Montag, die Sonne schien. Und das Telefon klingelt bei mir zu Hause. Ian ist tot. Im Alter von 23 Jahren begeht Sänger Ian Curtis Suizid. Am selben Tag, an dem er auf Tour in die Staaten fliegen sollte. Das war schon ein Tag. Ich dachte, das ist so ein... Ja. Weißt du, was ich interessant finde? In diesem Moment bin ich überrascht, wie sehr es ihn immer noch mitnimmt, über diesen Suizid zu sprechen. Das ist jetzt so lange her. Und Mark weiß immer noch ganz genau, wie, wann und wo er von Ians Tod erfahren hat. Das hat sich bei ihm eingebrannt. Ja, das ist ein Tag, den man nie vergisst. Ja. Weil ich hatte so viele Hoffnungen, ja. Für diese Musik. eine Welt ist zusammengebrochen, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich konnte es gar nicht glauben. Warum hast du das gemacht? Du fährst heute nach Amerika. Das ist genau der Chance für deine Band. Und das war die beste Band der Welt und plötzlich war die nicht mehr da. Like a mask of self-hate, confronts and then dies. Don't walk away. Und dann denkst du so, das steht alles da. Wenn du die Platten hörst, steht alles da. Und ich so, wieso haben wir das nie mitgerührt? So. Man hat diese Gedanken nie gemacht. Und dann muss ich immer daran denken, an Ians Wörter. Ja? Das ist der heldenhafte Weg aus Situationen. Ne? Der hat sich immer über Selbstmord geredet. Ja? Der war total fasziniert von diesem Thema. Es gibt viele Spekulationen, weshalb Ian Curtis Suizid begangen hat. Er soll Flugangst gehabt haben, war sehr früh verheiratet und früh Vater geworden, gleichzeitig unglücklich verliebt. Große Zukunftsentscheidungen sollen ihm zu schaffen gemacht haben. Er soll depressiv gewesen sein, Tabletten und Drogen genommen haben. Und dann waren da die epileptischen Anfälle, die immer häufiger kamen. Sein Tod hat den Mythos Joy Division erst so richtig groß gemacht. Ich glaube, damals gehörte das Image vom kaputten Künstlertypen, der genial, aber auch gestört war, noch viel mehr zu einem heldenhaften Rockstar-Leben. Wenn ich Mark heute zuhöre, wie er mehr als 40 Jahre später über den Tod seines Freundes spricht, dann merke ich, da ist wenig Heldenhaftes an dieser Geschichte. Die ist vor allem traurig. Damit ging es recht dreckig, ja. Also das ging nicht gut und ich meinte zu Bernard, ja, du musst auf jeden Fall hierher kommen. Was Ian nicht mehr kann, das tut jetzt Bernard. Abstand zu Manchester bekommen. Er besucht Mark in Berlin. Der hat jeden Tag gekotzt, ja. Der wusste gar nicht weiter, wie das geht. So, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Bernard hört es nicht auf mit der Musik. Mit New Order gründet er eine Nachfolgeband. Weniger düster, dafür tanzbarer. Und zumindest Mark behauptet, ein Berliner Club hätte die Band mit inspiriert. Das Metropol. Ich hatte ihm irgendwie Metropol gezeigt. So, oh, was ist das? So, was ist das? Konnte er gar nicht fassen. So eine gigantisch große Laden. So volle schwule Männer und schwule Frauen. Ja, das war schon für ihn irgendwie so total was, eine komplett Neuwelt, weil in Manchester haben wir erst sowas gar nicht gehabt. Bernard Sumner wird vom Gitarristen zum Sänger und Frontmann, muss in diese neue Rolle aber erst reinwachsen. Anfangs spielen sie sogar noch die alten Joy Division Songs, aber nur kurz. It was really Rob's idea that we shouldn't really play any more Joy Division songs. But Rob hat dann letztlich gesagt, dass wir keine alten Joy Division Songs mehr spielen sollen. Wir wollten das anfangs noch, weil wir Ian so vermisst haben. Aber singen zu lernen und dabei die Songs von Ian zu singen, war für mich dann auch zu schmerzhaft. It was too emotional, painful emotionally. Order ist für Bernard Sumner Neuanfang und Erfolgsgeschichte. Blue Monday wird einer der größten Hits, die es je gab. Und New Order füllen bis heute Stadien. Bis zu diesem Frühling 1980, bis zu Ians Tod, hatte Mark sich noch die Möglichkeit offen gehalten, zurück nach England zu gehen. Ich hatte immer meinen Eltern die Hoffnung gegeben, dass ich irgendwann komme ich zurück. Ich habe meinen Eltern nie gesagt, ich bleibe hier forever. Doch in seiner Heimatstadt erinnert ihn alles an den Freund, den er verloren hat. Das macht die Entscheidung für Mark endgültig. In diesem Moment, es hat Klink gemacht bei mir. So, wusste ich, so, Ich muss nicht nach Manchester zurück. Ich habe irgendwie so Stück für Stück irgendwie meine Sachen geholt. Und irgendwann ein Freund ist mit einem Auto, einem großen Auto, hat meine Plattensammlung geholt und so. Und da wussten meine Eltern schon Bescheid. Okay, er holt die Platten. Irgendwas ist faul. Jetzt kommt er nicht mehr zurück. Geht das nur mir so oder fällt euch spätestens jetzt auch auf, dass in dieser Geschichte bisher ausschließlich Typen die Macher sind? Ich kann nicht so richtig glauben, dass es nur die Männer waren, die für diese Erzählung wichtig sind. 1980, als Mark sich entscheidet, ich bleibe jetzt in Berlin, wächst in West-Berlin eine Szene, die so nur entstehen konnte, weil Frauen ganz vorne mit dabei waren. Und die das Image der Stadt bis heute prägt. Ich wollte was bewegen. Das war so. Ich wollte dazugehören, mit dabei sein. Mein Gehirn irgendwie rattete irgendwie so 100.000 Mal schneller als sonst. Ich dachte so, die verkörpern ihre eigene Musik in der eigenen Gestaltung. Das war ja damals so, dass es wirklich die totale Männerdomäne war, die Musikindustrie. Heute auch noch sehr viel. Und alle unsere männlichen Freunde wurden überall gesigned. Das war so ein bisschen, hä, wieso eigentlich? Willkommen im berühmten Westberliner Underground der 80er. Darum geht's in der nächsten Folge. Bis dahin könnt ihr die erste B-Seite dieser Serie hören. Eine Bonusfolge, in der wir den Pfad der Hauptstory verlassen und einen bestimmten Aspekt vertiefen. In der ersten B-Seite nehmen wir euch mit auf einen Stadtspaziergang durch Manchester. Heimatstadt etlicher weltberühmter Bands und des Hacienda, dem Vorbild vieler heutiger Elektroclubs. Wie das alles mit einem bestimmten Abend in Manchester zusammenhängt, hört ihr ab sofort auch hier im Feed. Das war Koma Kino, die dritte Folge von Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder, ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapovic. Regie Max Stern. Sprecher Klaus Schwartau. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Tinn. Teamleitung Podcast RBB Kultur Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Bernhard Sander, Laura Clemens, Ute Gröttrup und Jim Frank. Der größte Dank geht aber an Marc. Dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat.